kann es sagen, macht ihr mir nicht Spaß. Doch da fängt er schon an, der Fehler im System. Egal was wir euch sagen, es ändert sich nicht viel. Wir haben hier die Chance, gegen ihre Scheißgesetze. Dann nehmen wir uns verwehrt, bringt uns in ihre Gesetze. Leben von uns, und lassen sie mal schlecht. Sie freuen uns aus, sie nehmen uns alles weg. In ihren Bäuchen wird uns erfressen, an ihren Händen geht unser Blut. Auf ihren Konten sind unsere Steuern und ihr Reichtum ist unsere Not. Also nehmen wir uns, was uns gehört, und jagen die Bonzen aus unserem Land. Dann werden wir wieder in Frieden leben, in Frieden in unserem Land. Wir schreiben uns vor, was wir zu tun und lassen haben. Und wenn wir nicht gehorchen, zickt uns direkt eine Begabung.